der Besserwisser-Roller. In der Abenteuerbucht bauten die Fellfreunde auf einer Wiese ein Hindernis nach dem anderen auf. Juhu, das Bürgermeister-Hindernisrennen wird ein Riesenspaß. Das wird es. Leider verhedderte sich Marshall in den Ringen, die an einem Pfosten hingen. Wow! Nichts passiert, ich häng nur ein bisschen ab. Bürgermeisterin Gutherz wärmte sich bereits auf und dehnte und streckte sich. Vielen Dank, Ryder. Und auch euch Hunden vielen Dank dafür, dass ihr diesen Hindernisparcours aufgebaut habt. Wir werden so viele Leute dazu bringen, Sport zu treiben wie noch nie. Auch der zweite Teilnehmer tauchte nun auf. Bürgermeister Besserwisser mit seinen Chaoskätzchen. Ich dachte, das ist ein richtiges Rennen mit einem Preis für den Gewinner. Für mich? Da muss ich Ihnen widersprechen, denn ich werde gewinnen. Wir können gerne wetten. Und wenn ich gewinne, müssen Sie, die Verliererin, meine Höhle sauber putzen. Und wenn ich gewinne, was der Fall sein wird, dann müssen Sie die goldene Statue von Henrietta Blitz sauber polieren. Aber gerne doch. Dann werde ich dieses Rennen bestimmt nicht verlieren. Die beiden Bürgermeister stellten sich an der Startlinie auf. Alle Teilnehmer, auf die Plätze, fertig und los geht's. Als erstes mussten sie über einen Balken balancieren. Alle mal hergeschaut. Bürgermeisterin Gutherz blickte zur Seite und verlor prompt das Gleichgewicht. Die Bürgermeisterin ist abgerutscht. Mir geht's gut, Henrietta, nichts passiert. Und noch besser geht's mir, wenn ich ihn besiegt habe. Doch Bürgermeister Besserwisser hatte Frau Gutherz natürlich schon überholt. Trotzdem holte sie schnell auf und hatte ihn an den Ring wieder eingeholt, die ihr allerdings aus den Händen rutschten. Oh, wie kommt denn das Öl an den Griff? Die Frage hätte ihr eines der Chaoskätzchen beantworten können, das einen Pinsel in den Pfoten hielt. Aber das war bereits in Deckung gegangen. Das war kinderleicht. Aber die Bürgermeisterin ließ sich nicht entmutigen. Wow, das war ein echter Ringschwing-Gutherzflug. Das nächste Hindernis war eine steile Wand, an der ein dickes Seil hing. Doch während Bürgermeister Besserwisser wie von selbst nach oben schwebte, riss das Seil von Bürgermeisterin Gutherz einfach ab. Doch sie schwang es wie ein Lasso durch die Luft, es legte sich um einen Pfosten und schon zog sie sich daran hinauf. Ja, beide schaffen es über die Wand. Noch können beide gewinnen. Wirklich? Beide? Sie darf auf keinen Fall gewinnen. Das bedeutet, dass ich was unternehmen muss. Und zwar schnell. Der Bürgermeister ließ sich einfach zu Boden fallen. Besorgt blieb nun auch Frau Gutherz stehen. Mein Sinn! Bürgermeister Besserwisser, alles in Ordnung? Sie haben mir ein Bein gestellt, Sie schummeln! Wie bitte? Ich schummle nicht. Aber auszunutzen, dass sich ein Wettkampfteilnehmer verletzt hat, wäre sehr unfair. Ich disqualifiziere mich selbst. Heißt das, Bürgermeister Besserwisser hat gewonnen? Ja, das hieß es wohl. Ich hätte sowieso gewonnen. Was denn sonst? Aber wie soll ich denn mit einem gebrochenen Zeh vorwärts kommen? Mein großer Zeh tut so weh. Oh. Ryder, könnt ihr dem Bürgermeister helfen? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Das ist ein Fall für die Paw Patrol. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Paw Patroller. Ryder braucht uns. Der Paw Patroller stand am Rand der Wiese, auf der der Hindernisparcours aufgebaut war, und die Fellfreunde stürmten hinüber. Auch Marshall, der allerdings über einen Heuballen stolperte. Achtung! Vorsicht! Oh! Ihr seid ja richtige Strohköpfe. Hey, Freunde, war nur ein Spaß. Vergnügt schüttelten die Hunde das Stroh ab und schlüpften dann in ihre Einsatzanzüge. Ryder erwartete sie vorn in der Zentrale. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Fellfreunde, Bürgermeister Besserwisser hat sich am großen Zeh verletzt. Au! Und darum kann er jetzt nicht mehr richtig laufen. Für diesen Einsatz brauchen wir Marshall. Du untersuchst bitte Bürgermeister Besserwissers Zeh. Ich bin bereit! Ruff, ruff, Rettungshund! Rocky, du musst ein Spezialfahrzeug bauen, damit der Bürgermeister sich fortbewegen kann. Rocky rockt! Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ryder lief zu seinem Quad, das auf einer Plattform stand und nun seitlich hinausgeschwenkt wurde. Auch Marshall und Rocky flitzten zu ihren Fahrzeugen, die ganz hinten im Paw Patroller parkten. Im Nu waren alle startklar und fuhren los. Bürgermeister Besserwisser umklammerte unterdessen seinen großen Zeh. Oh, mein armer großer Zeh. Er ist einer meiner Lieblingszehen. Es tut mir ja so leid, Herr Bürgermeister. So, es tut Ihnen also leid? Wir haben gewettet und weil ich gewonnen habe, müssen Sie meine Höhle putzen. Sie ist im Moment sehr schmutzig. Jetzt kam aber erst einmal die Paw Patrol angefahren. Marcel, du untersuchst den Bürgermeister, ich helfe Rocky. Der durchsuchte bereits seinen Recycling-LKW. Guck mal, was ich schon alles in meinem Auto gefunden habe. Marshall dagegen lief geradewegs zu Bürgermeister Besserwisser hinüber. Röntgengerät! Ich muss nicht geröntgt werden. Ich werde doch wohl wissen, wann mein Zeh gebrochen ist. Sind Sie sich da sicher? Vielleicht verbindest du endlich meinen Fuß. Es ist der linke. War es nicht der andere Fuß? Was? Ja, da siehst du mal, wie mich der Schmerz durcheinander gebracht hat, dass ich nicht mal mehr in der Lage bin, meinen rechten von meinem linken Fuß zu unterscheiden. Das klang wirklich nicht gut. Verbandszeug! Ich werde trotzdem noch Wochen durch die Gegend humpeln. Monate! Ich bin jetzt Bürgermeister Humpelfuß. Wir haben da etwas für Sie. Stolz schoben Rocky und Ryder einen selbstgebauten Roller heran. Tada! Wir nennen ihn den Besserwisser-Roller. Er fährt gut. Und er hat eine Fußstütze, auf die Sie Ihren Zeh legen können. Zögernd probierte der Bürgermeister den Roller aus. Besserwisser-Roller? Flott voran kommt man damit aber nicht. Er fährt so schnell, wie Sie laufen würden. Ich stelle die Fußstütze ein. Und ich ziehe das Rad vorsichtshalber nochmal fest. Oh, ihr seid wieder alle so hilfsbereit. Ich danke euch vielmals. Ja, das sind sie, nicht wahr? Bürgermeister Besserwisser zwinkerte sein Chaoskätzchen zu. Mal sehen, was sie wegen des gebrochenen Zehs noch alles für mich tun. Dann kommt mal, Kätzchen. Frau Bürgermeisterin, der Wischmopp wartet auf Sie. Dann rollte er los und hielt erst neben Herrn Pfeffer wieder an, der neben seinem Restaurant stand und natürlich wissen wollte, was passiert war. Und dann ist mein armer Zeh so angeschwollen. Er war mindestens so dick wie mein rechter Daumen. Und jetzt bin ich Bürgermeister Daumenzeh. Stecken Sie ihn in einen Eimer voll Eis. Tolle Idee. Und könnte ich vielleicht noch etwas bekommen? Eine eiskalte Limonade? Aber natürlich. Hauptsache, es geht Ihnen besser, Herr Bürgermeister. Voller Mitleid holte Herr Pfeffer einen Eimer voller Eiswürfel und einen Becher Limonade. Mit Strohhalm. Das Eis sieht zu kalt für meinen Zeh aus. Danke für die Limonade. Obwohl sie nicht eiskalt war. Weg war der Bürgermeister. Als er um die nächste Ecke bog, kam ihm Frau Fröhlich mit ihrem Waschbären Walter entgegen. Frau Fröhlich, Sie Glückliche können hier einfach auf dem Gehweg spazieren gehen. Das Einzige, was mein gebrochener Zeh noch kann, ist Schmerzen. Oh! Sie Ärmster, helfen selbst gebackene Törtchen? Der Bürgermeister schnappte sich den ganzen Korb, den Frau Fröhlich ihm hinhielt. Ist jedenfalls besser als nichts. Aber lieber noch mag ich Schokolade. Na, so etwas. Der Bürgermeister rollte nun geradewegs auf Katis Hundesalon zu, die einen kleinen pinkfarbenen Katzenkorb hinten an dem Roller befestigte. Jetzt haben Ihre Kätzchen was Schickes, wo sie mitfahren können. Naja, wenn du pink schick findest, wir mögen lila. Anscheinend konnte ihm niemand etwas recht machen. Das Ding fährt mir zu langsam. Irgendwie muss ich es hinkriegen, dass es schneller fährt, um noch mehr Geschenke zu bekommen. Kätzchen! Die Chaos-Kätzchen machten sich also an die Arbeit und verbesserten den Roller so gut sie konnten. Turboantrieb, wunderbar. Ausziehbarer Sonnenschirm, ausgezeichnet. Eine Greifhand, um Geschenke entgegenzunehmen? Gar nicht so übel, meine Kätzchen. Ich habe unsere Reise durchgeplant. Zuerst bringen wir Captain Tollpatsch dazu, uns Muscheln zu schenken. Dann holen wir von Bauer Alfred frische Milch für euch. Und dann überreden wir Jake zu kostenlosem Snowboard-Unterricht. So zu tun, als ob mein Zeh gebrochen ist, war die beste Idee überhaupt. Er hatte geschummelt? So ein Schwindler. Nennt mich ab heute einfach Bürgermeister. Voll genial! Allerdings kam er mit dem verbesserten Bürgermeister-Roller nicht besonders gut zurecht. Oh, welche Taste muss ich jetzt drücken? Der Roller wurde schneller und schneller. Fuhr sogar Frau Fröhlich fast über den Haufen, die auf einer Wiese Picknick machte. Oh, Walter! Und dabei erwischte die Greifhand den kleinen Waschbären. Frau Fröhlich an Ryder. Bürgermeister Besserwisser hat meinen Waschbären entführt. Keine Sorge, Frau Fröhlich. Wir retten Walter. Fellfreunde? Was denn, Ryder? Der Bürgermeister rast durch den Wald. Marshall, hol dein Feuerwehrauto. Sky, du holst den Hubschrauber. Wir müssen den Bürgermeister finden. Ja, ich bin der Flughund. Im Nu war Sky in der Luft. Ryder, Bürgermeister Besserwisser fährt auf dem alten Waldweg. Gut gesehen, Sky. Chase, fahr schon vor und halte den Bürgermeister mit deinem Netz auf. Sofort raste der Polizeihund los. Oh nein, sowas! Wie kriege ich das blöde Ding zum Anhalten? Na so jedenfalls nicht. Der Roller wurde immer schneller. Und dabei erwischte die Greifhand auch einen kleinen Hasen, der nun mitfahren musste. Ob er wollte oder nicht. Der Bürgermeister kommt, Chase. Netz! Das Netz spannte sich über den Waldweg. Der Roller prallte daran ab und wurde zurückgeschleudert, wobei die Greifhand nun ein kleines Stinktier erwischte. Oh nein, bitte nicht spritzen! Das stank nämlich wirklich furchtbar. Das Netz war keine gute Idee. Der Bürgermeister rast mit den Tieren zum Fluss. Aber Marshall und Ryder blieben dicht hinter ihm. Fellfreunde, wir treffen uns am Fluss. Und Rubble, bring Heuballen mit. Wir müssen außerdem noch ein paar Tiere retten. Im Handumdrehen waren alle da. Auch Rubble mit einigen großen Heuballen. Bau am Flussufer eine Barrikade auf. Alles klar, Ryder. Rubble legte sofort los, während Chase sein Polizeiauto dicht neben den Bürgermeisterroller lenkte. Na komm, Häschen, spring! Schon war der kleine Hase in Sicherheit. Sky, nimm bloß das Stinktier mit! Willst du mal fliegen, kleiner Stinker? Ja, das wollte das Stinktier und wurde von Sky in die Luft gehoben. Jetzt war Marshall an der Reihe. Walter, na los, komm rüber! Im Nu saß Walter im Feuerwehrauto. Doch da packte die Greifhand Marshall, der sich auf dem Roller wiederfand. Herr Bürgermeister, vielleicht sollten Sie damit aufhören, alle Knöpfe zu drücken. Der Fluss kam nämlich immer näher. Ich weiß, wie man den Roller bedient. Wofür ist denn dieser Knopf? Das war der Schleudersitz. Und dann prallte der Roller auch schon gegen die Heuballen. Aber schon war Zuma mit seinem Luftkissenboot zur Stelle. Keine Sorge, Leute! Rettungsring! Eine weiche Landung. Gut gemacht, Zuma. Gut gefahren, Walter. Erleichtert kletterte der Bürgermeister ans Ufer, wo alle Hunde und Frau Gutherz ihn bereits erwarteten. Ah, endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Das ist der Moment für einen Freudentanz. Der gebrochene Zeh tut wohl gar nicht mehr weh? Naja, also... Oh, Das Rennen haben Sie nicht gewonnen. Sie Schummler, ab zur Henrietta-Statue mit Ihnen, los! Auch Frau Fröhlich kam nun angelaufen. Ryder, Fellfreunde, ich danke euch, dass ihr Walter gerettet habt. Und Bürgermeister Besserwisser. Danke schön, Paw Patrol. Gern geschehen. Sie wissen ja, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Und wer mag frisch gebackene Leckerlis? Leckerlis? Oh, toll! Leckerlis mochten alle Fellfreunde. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.